1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, alle beneiden mich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von anderen Leuten beneidet werden. Wegen ihres Reichtums, wegen ihres tollen Aussehens vielleicht oder wegen ihres attraktiven Partners oder wegen ihres Jobs. Wer von euch wird beneidet? Und vielleicht denkt ihr, ja, die Leute beneiden mich auch zu Recht. Oder ihr denkt, ja, das ist nicht alles so Gold, was glänzt. Die beneiden mich, aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann ist das Ganze nicht mehr so sehr beneidenswert. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Alle beneiden mich. Die erste Anruferin ist die Diana und Diana ist 32 Jahre alt. Hallo Diana. Hallo Domian. Hallo. Du wirst beneidet. Jawohl. Warum? Und zwar, ich habe eine sehr super Beziehung mit meinem Partner. Und eine Freundin von mir, die beneidet mich aus dem Grund, ja, wir haben so ein kleines Hobby, sage ich mal, was uns auch sehr viel Spaß macht. Wir machen gerne ab und an mal einen Dreier. Ja. Ne, das heißt, mal mit zwei Frauen oder mal mit zwei Männern, ist immer im Wechsel. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt meine Freundin nach einem langen Mal wiedergesehen und irgendwie kamen wir halt auf das Thema und meinte sie so, oh, das hört sich ja sehr interessant an. Ach so, die beneidet dich wegen deines Partners und wegen der Dinge, die du mit deinem Partner so machst und machen kannst. Genau, weil ja, sie hat mir dann auch hinterher halt gebeichtet, dass sie auch einen Partner sucht, der halt so ist wie meiner. Ach so. Ja. Ihr könntet sie doch ganz einfach mal dazu nehmen, wenn ihr ein Dreier oder Vierer macht. Ja, das ist richtig. Das hatten wir ja auch. Ach, das hattet ihr schon? Ja, voll. Ach, sie war schon dabei? Genau, das war auch so super. Der Abend, der war echt klasse. Es war echt ein heißer Abend gewesen. Warst du nicht ein bisschen in Sorge, dass sich sie vielleicht in deinen Freund ein wenig verlieben könnte und dass sich da irgendwas anbahnt? Eigentlich nicht. Also ich bin da eigentlich ganz offen, genauso wie mein Partner auch, weil wir das eine mit dem anderen halt trennen. Weil das ist unser Spaß und Verstehe. Das andere ist halt unsere Beziehung. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? Das sind jetzt 9 Jahre. Ach, 9 Jahre schon. Ja. 9 Jahre. Und seit wann habt ihr angefangen, euch so ein bisschen nach außen zu orientieren mit anderen Leuten? Ja, das war eigentlich so, wo ich ihn kennengelernt habe vor den 9 Jahren, war es ein bisschen schwierig mit uns, weil er hat eine, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt, eine beschissene Beziehung. Ich hatte halt eine beschissene Ehe. Ich habe halt nicht das bei meiner Ehe haben können, was ich eigentlich so für mich hergesehen gesucht hatte. Na, und wir haben uns halt kennengelernt und von Anfang an offen miteinander geredet. Ja. Und wo es dann halt ernst wurde, dass wir halt eine Beziehung geführt haben, da habe ich von Anfang an zu ihm gesagt, pass auf, ich habe eine Bibelneigung und so ab und an mal eine Frau müsste schon drinne sein. Das, ja, das ist der Deal. Also ein bisschen Bi muss dann schon mal zu leben möglich sein. Ja, was heißt der Deal? Ich meine, ich habe mit offenen Karten gespielt. Ja. Und er hat ja gleich gesagt, ja okay, kein Problem, machen wir. Er hat erst verblüfft geguckt und sagt erst so, ja, ja. So, okay, ne? Nach wie vielen Monaten oder Jahren in eurer Beziehung habt ihr dann zum ersten Mal einen Dreier gehabt? Nach einem halben Jahr. Schon. Ja, weil er dann halt auch mit der Sprache rauskam, dass er auch eine Bi-Neigung hat. Ach ja, da guck mal, perfekter geht's ja gar nicht mehr. Das ist richtig. Er hatte mir auch erzählt, dass er auch schon mal was mit einem Mann alleine hatte. Na, aber er persönlich meinte, so alleine wäre so blöd, findet er nicht in Ordnung. Ne? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, was hältst du denn davon, wenn wir das mal zu dritt machen? Und schon hat er gesagt, super Idee, bin ich dabei. Ganz genau. Sag mal, jetzt läuft das fast 9 Jahre so, dass ihr, wie oft so im Monat habt ihr was mit anderen Leuten auch? Oder? Also im Monat ungefähr 1-2 Mal. Also, was schon ganz schön oft ist, finde ich. Ja, also uns wird es auch nie langweilig, was das bedeutet. Das heißt, eure Beziehung steht auf soliden Füßen. Genau. Und ihr habt für euch so entschieden, dass ihr die Sexualität auf diese Art und Weise lebt, indem ihr halt da sehr tolerant rangeht. Genau. Und das geht seit so vielen Jahren gut. Ja. Das finde ich toll. Finde ich ein ungewöhnliches Modell. Ja. Das heißt, da wird es dann auch nie langweilig und man ist sich so in der Beziehung auch nicht überdrüssig. Das ist richtig. Denn die Gefahr besteht ja, wenn man lange zusammen ist, dass man irgendwann keinen Bock mehr so richtig hat. Und wenn dann neue Leute dabei sind, neue Spiele und viel Abwechslung, dann ist es natürlich eine super Angelegenheit. Ja, es ist auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen alleine Sex machen, das sind halt auch Dinge, wo er sagt, du pass mal auf, ich hab mal da drauf Bock. Oder ich sage, du, ich mag's mal lieber so, ne? Mhm. Ich kann meine ganzen Wünsche ihm gegenüber total öffnen. Also es ist echt Wahnsinn. Klingt in der Tat sehr beneidenswert. Ja, das ist wirklich so. Wundert mich nicht, dass eure Freundin, deine Freundin da gesagt hat, ich beneide dich wegen dieser Beziehung. Habt ihr Kinder eigentlich? Ja, und zwar, ich habe persönlich dreie. Drei Kinder? Halt, ja, genau, aber nicht von ihm. Ja. Na, also sind im Alter von 10, 12 und 16. Und er hat halt eine Tochter, die ist 13. Oh, das ist aber ein großer Haushalt, den ihr da zu versorgen habt. Ihr wohnt zusammen, gehe ich mal von aus? Genau. Ja. Finde ich irre. Also ich meine, das ist ja nur wirklich viel Alltag, viel Action, viel Organisation mit so viel Mitgliedern in der Familie. Und dann so ein entspanntes Sexleben zu haben, alle Achtung. Ja doch, ist echt so. Also ich sag mal so, es ist auch nicht nur meine Freundin, die mich beneidet. Es ist auch von meinem Bruder, die jetzige Frau, mit der rede ich auch ganz offen über einige Dinge. Die sagt auch, Mensch, Wahnsinn, wie schaffst du das? Ich so, du musst einfach für sowas einen freien Kopf haben. Mhm. Du musst genau wissen, was du möchtest und was dein Partner möchte. Ja, ich glaube, man muss sich auch von diesen, was ja die meisten Leute so leider Gottes immer noch drauf haben, von diesen Besitzansprüchen lösen, dass man sagt, der Partner gehört nur mir alleine. Genau. Ja, genau. Das blockiert natürlich alles. Dann kann man auch nicht in der Sexualität frei sein und sich mal solche Sachen erlauben, wie ihr das macht. Nee, gar nicht, nein. Gab es denn, bitte? Ja. Nee, da hatte ich auch in meiner damaligen Ehe diese Probleme gehabt, weil mein damaliger Ehemann, er wollte immer nur, ja, Frau, er wusste auch von meiner Neigung, aber da konnte ich es halt auch nicht so ausleben, wie halt jetzt, ne? Er sagt immer, los, seh mal zu, und habe ich gesagt, nee, ich so auf, hopp, geht das nicht. Aber in der Tat besteht ja schon die Gefahr, was ich gerade gesagt habe, dass man sich dann in solchen Aktionen, in solchen Sex-Sessions vielleicht dann doch mal in einen anderen oder in deinem Fall auch in eine andere verknallt. Ist das noch nie passiert? Nein. Nee. Nein, da bin ich ganz ehrlich und auch ganz treu. Wo bekommt ihr denn diese Partner her? Wie macht ihr auf euch aufmerksam? Wie rekrutiert ihr sie? Und zwar, wir haben Internet. Ja. Und da sind so ein paar Seiten, wo wir draufgehen. Wir haben da auch eine Anzeige drin. Ach so. Ja, und wir schreiben erst. Und dann halt telefonieren wir halt miteinander. Ja. Und wenn das alles schon so passt, dann treffen wir uns. Und wenn die Sympathie stimmt, warum denn nicht? Sind das denn Partner, die immer wieder wechseln? Oder habt ihr auch so ein paar feste Pärchen, mit denen ihr euch immer wieder trefft? Nee, wir haben auch feste. Feste. Genau, so auf freundschaftlicher Basis. Nun habt ihr eine große Familie. Wie geht denn das dann, wenn ihr sowas macht? Und die Kinder sind ja auch schon zu Hause. Ja, das ist richtig. Und zwar richten wir uns das halt so ein, da ja seine Tochter teils nur alle 14 Tage kommt. Mhm. Ne, die lebt halt bei seiner Ex-Freundin. Ja. Und meine Kinder Wochenende teils bei Freundinnen sind oder bei Oman sind. Ach so. Und dann Ach so. organisieren wir das so. Also wenn ihr ein freies Wochenende habt, wo niemand sonst im Haus ist, dann kracht's bei euch. Genau. Dein ältestes Kind ist 16 Jahre, ne? Hast du gerade gesagt. Genau. Ein Mädel? Ja, also ja. Alles Mädchen. Ach so, alles Mädchen. Weiß sie von dem unkonventionellen Sexleben der Mama? Also ich rede schon offen mit ihr darüber, aber jetzt nicht so intimmäßig. Ja. Ich sag zwar schon mal, da ist und hin und her, ja. Weil man sie fragt zwar auch, ne? Ist ja. Klar, weil es war schon mal vorgekommen, da war sie bei einer Freundin gewesen und da hatten wir hier jemanden gehabt. Zum Glück waren wir nicht gerade am Gange. Dann klingelt es an der Türe. Mama, ich muss mal, ich gucke, Moment, ja, klar. Sagt, ja, ich muss mal ganz kurz in mein Zimmer, ich habe was vergessen. Ich so, ist in Ordnung? Ja. Na, war 10, halb 11, weil irgendwie musst du so mal ganz schnell nach Hause. Ja. Und dann ein Tag später, weil sie kamen dann auch ins Wohnzimmer rein und wir saßen halt, die haben uns halt unterhalten. Wir waren noch angezogen, ne? Gott sei Dank. Ja, das ist richtig. Ja. Und ein Tag später sagt sie, Mama, wer war denn das? Hm. Na, ich so, ja, ein Arbeitskollege vom Papa und hin und her. Mhm. Mama, du willst mich nicht auf den Arm nehmen, ne? Ich so, naja, okay, ich meine, du bist schon alt genug, dir kann ich das halt erklären. Also ich meine, so find's in Ordnung. Finde ich auch okay, das kannst du ja so grob erzählen, du musst ja die Details nicht da auf den Tisch legen, muss ja wirklich nicht sein. Nein. Aber mit 16 kann man ja die Kinder da schon grob einweihen, was los ist. Natürlich, klar. Diana, sehr interessant, hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Schöne Grüße an deinen Ehemann. Mach ich. An deinen Partner. Ja. Und ja, auf dass dieses Modell noch lange hält und dass ihr weiterhin viel Spaß habt und die Lust an euch beiden auch nicht verliert dadurch. Nö, das wird schon nicht passieren. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute. Alle beneiden mich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die beneidet werden, weil sie toll aussehen, weil sie eine irre Karriere gemacht haben, weil sie vielleicht viel Geld haben, weil sie einen tollen Partner haben. Ist es wirklich so toll, wie die anderen denken und weswegen die anderen euch beneiden? Oder sagt ihr, nee, so doll ist es gar nicht. Hinter den Kulissen laufen so manche Dinge ab. Ja, das können die Leute sich gar nicht vorstellen, so wenn man uns nur von außen betrachtet. 0800 220 5050. Jetzt geht's weiter mit dem Peter. Peter ist 30. Guten Morgen, Peter. Hallo, Peter. Hallo, Peter. Hallo, hörst du mich? Ja, hallo, Peter. Ja. So, du wirst auch beneidet. Ja, ich werde beneidet wegen meinem Aussehen hauptsächlich, ne? So, siehst du gut aus? Ich sehe gut aus, jo. Beschreib dich mal, wir haben ja leider hier nur akustisch mit dir zu tun. Jetzt musst du uns mal im Detail beschreiben, damit wir uns das vorstellen können. Also ich bin 1,90. Schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht für einen Mann, würde ich sagen. Allerdings, ja. Das ist schon ein Vorteil, ne? Finde ich auch gut. Absolut. Ich habe langes, blondes Haar. Ja. Das ist auch ein Vorteil, also die Frauen lieben mein Haar. Die Frauen stehen auf lange Haare, ne, bei Männern? Schon, ja. Ja. Du glaubst es kaum, aber die Weiber über 40 stehen auf lange Haare. Junge, was hast du für ein Haar? Hätte ich dein Haar, ne? Sind die echt blond oder hast du sie blondiert? Nein, also ich bin, ich sag mal, naturmittelblond. Ja. Aber ich habe die ein bisschen heller. Ein bisschen nachgeholfen. Sind die Haare ein bisschen wellig, also gar lockig, oder hängen sie gerade runter? Die sind lockig. Lockig, das auch noch. Also ist ja ein Engel. Geradezu ein maskuliner Engel. Wie lang sind die Haare? Bis schulterlang? Ja, länger. Länger noch? Ah ja. Wenn du das im Fernsehen jetzt zeigst, dann wissen es alle. Also ein bisschen länger als die Schulter. Bisschen länger als die Schulter, das ist schon eine Erscheinung. So, wie schwer bist du? Ich bin momentan 85 Kilo. Ja, perfekt. Ja, also ich trainiere seit 15 Jahren, mache ich Fitnesssport. Ja. Und das auch wirklich... Also gestählter Körper. Ja. Gestellter Körper. Gesicht? Wie sieht das Gesicht aus? Wie ein Schauspieler. Nein. Aber du bist kein Schauspieler. Leider nicht. Was machst du denn vom Beruf? Moment, also ich bin gelernt bin ich Lagermeister. Ja. Also ich bin Lagerkaufmann, habe danach meinen Meistertitel gemacht. Ja. Und jobbe momentan auf dem Gemüsemarkt. Aber wenn du so toll aussiehst, hättest du nicht Chancen, irgendwie zumindest im Nebenjob als Model zu arbeiten? Ich hab mal gemodelt, das ist jetzt 4-5 Jahre her. Ja. Auch für Unterwäsche. Oh. Für ein paar Kataloge, ja. Hey. Aber, ja. Habe ich auch noch schicke Fotos, könnte ich dir mal zuschicken. Sehr gerne, wir sind immer interessiert. Genau, aber da ich ja jetzt tätowiert bin. Wo bist du tätowiert? Auf dem Bauch. Ja, woher weißt du das dann? Ja, ich frage. Nein, wir kennen uns nicht. Also ich hab's mal vermutet. Nee, also am Bauch habe ich ein Tattoo. Mhm. Am Rücken habe ich eins und auf dem Oberarm. Ne? Ach so, und dann geht das nicht mehr mit dem Model, mit dem Unterhosenmodel. Das wird sehr schwer, ja. Ja. Bist du behaart, stark behaart? Entschuldige die indiskrete Frage, aber... Auf dem Kopf, ja. Ja? Da wächst das wie Unkraut. Ja. Auf den Beinen, aber sonst nicht. Sonst alles abrasiert. Ich habe kein Haar. Also Ach so, du hast gar keine Haare. Auf der Schulter, auf dem Rücken habe ich kein Haar. Also was kommt, ein bisschen auf der Brust, ein bisschen was am Bauch, aber das war es auch schon. Ne? Keine Brusthaare besonders. Minimal. Nee. Sind sie nicht dunkel, ne? Ja. So, jetzt bist du wirklich ein Typ, von dem die Frauen und auch die Männer sagen, das ist schon eine Kante, der sieht gut aus, der Kerl. Das ist so, ja. Das ist so, da sagst du auch ganz selbstbewusst, da gibt's gar nichts drum herum zu reden. Nö, das ist auch mit Laufe der Zeit auch so gekommen. Also ich war ja schon als Jugendlicher sehr selbstbewusst, würde ich mal sagen. Ja. Und das noch dazu, das macht mir das Leben in vielen Hinsichten schon einfacher, ne? Gesunde Zähne? Sehr gesunde Zähne. Sehr gesund. schön weiß und sehen alle gut aus, wenn du lachst. Sehen alle gut aus, wenn ich lache. Augenfarbe? Braun. Braun. Genau. Mann, oh Mann, oh Mann. Gehst du ins Solarium? Nicht so oft. Das ist auch gut, sonst würde das ein bisschen billig, glaube ich, aussehen. Mit den blonden Haaren, Solarium und... Nee, muss nicht sein. Sehe ich aus wie Dieter Bohlen. Genau, so könnten wir es doch gleich vergleichen. Hast du eine Freundin? Nein. Warum? Weiß ich nicht. Die müssen doch die Frauen in Schlange stehen bei dir vor der Tür. Ja, das denken die meisten, aber so einfach ist das halt nicht, ne? Warum nicht? Ja, wie soll ich dir das erklären? Ich bin ja seit 2 Jahren bin ich jetzt solo, ne? 2 Jahre schon? Seit 2 Jahren, ja. Ich habe mich seit 2 Jahren einfach nicht mehr verliebt, ne? Hast du denn oft Sex? Kommt vor, ja. Wie oft im Monat? Das ist schwer zu sagen. Ungefähr so. Es kommt manchmal vor, da habe ich im Monat auch gar keinen Sex, ne? Ja. Also du bist nicht so jemand, der nur ständig auf der Rolle ist und so ein Womanizer, der immer zu Frauen abschleppt, so ist es dann auch nicht. Ja, also ich gehe da schon selten raus, um Frauen abzuschleppen, also habe ich irgendwie gar keinen Bock zu, ne? Ja, aber so von der Wirkung her musst du doch da merken, wenn du, ich weiß nicht, gehst du in Diskurs? Schon, ja. Aber jetzt nicht jede Woche 2-mal. Nee, okay, aber da musst du doch merken, dass die Frauen dich schon angucken. Also das ist eher so, also ich kann das so sagen. Wenn ich solche Disco gehe, wir stehen in der Schlange, brauche ich eigentlich, wenn ich ein Mädel abschleppen will, ja, mit in den Disco rein, dann kann ich mir von der Schlange schon mit was nach Hause nehmen. Ah ja. Ist das schon vorgekommen? Ist schon vorgekommen, ja. Ja. So, jetzt klingt das ja alles ganz, ganz positiv, aber gerade hattest du so einen kleinen Zwischenton von wegen, ich kann mich nicht so verlieben. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich von den ganzen Auswahl, die ich in meinem Leben schon hatte an Mädels, sagen wir mal so, habe ich mich auch in die alle nicht so oft verliebt. Also ich war insgesamt in meinem Leben vielleicht 2-mal verliebt, in meinen 30 Jahren. Kann das vielleicht auch der Fluch der Schönheit sein? Das kann gut sein. Dass man einfach vielleicht so viel Frauen abbekommt, dass man nur noch mit den Fingern schleppen muss. Und die interessanten Frauen, die dich vielleicht auch so seelisch interessieren würden, dass die gar nicht sich trauen, an dich ranzugehen. Das ist gut wahr. Das ist auch wahrscheinlich so. Entweder die trauen sich nicht, oder die denken sich ja mit dem, das wird sowieso nichts, da will ich vielleicht für eine Nacht. Und genau. Sind die Schlauen und die guten Frauen eigentlich, genau, halten Abstand von Anfang an. Ne? Das kann wirklich sein, ja. Halte ich auch für möglich. Ne, das ist schade, ne? In der Tat. Das ist eigentlich der Nachteil davon, ne? Wie viele Frauen hattest du schon, Peter? Willst du ja nicht wissen. Ich will alles wissen. Oh Mann, oh. 30 Jahre, ein Recke, wie er im Buch steht. Oh, darf ich gar nicht sagen. Ey. Naja, sag mal. Weiß ich nicht. Doch, komm, jeder Kerl weiß, wie viele Frauen er hatte. Erzähl mal nix. Ich weiß es nicht. Ach, 100, 200? Ja, würde ich sagen, ja. Ja, also eine ganze Menge. Eine ganze Menge, ja. Aber so, wir flachsen da jetzt ein bisschen drüber. Letztendlich fühlst du dich schon einsam, oder? In manchen Situationen schon, ja. Ja. Also hätte ich keinen guten Freundeskreis, ich habe 3 beste Kumpels, die sind immer für mich da, mit denen kann ich auch immer lachen und alles tun. Ja. Aber trotzdem, die haben ja auch ihr privates Leben und also ich wünsche mir schon eine Partnerin fürs Leben, ne? Muss denn deine Partnerin auch so ein absoluter Schuss sein oder legst du da gar nicht so einen großen Wert drauf? Das ist relativ dumm, Jan. Also es ist halt so, was kommt, das kommt. Ne? Wenn ich mich verliebe, verliebe ich mich. Manchmal, du kannst nicht sagen, ich muss schlank sein, ich muss eine große Oberweite haben, ich muss blond sein. Irgendwann kommt eine Schwarzhaarige mit Kurznamen, mit einer kleinen Oberweite, denkst du, oh, die ist es. Ne? Aber es muss keine Schönheitskönigin sein. Nein, nicht unbedingt. Ja. Die soll mir gefallen, also ich muss sie hübsch finden. Ja. Das ist klar. Ne? Hast du gerade gesagt, wie viel Mal warst du in deinem Leben richtig verliebt bisher? So ganz richtig 2-mal. 2-mal. Hast du in deinem Leben schon Liebeskummer erlebt? Ja, kann man wohl sagen. Ja, das schon. Also schon ein bisschen länger her, das war meine ersten Beziehung. Da kennt man das ja alles noch nicht so mit den Gefühlen. Ja. Wir waren hin und her und so. Wann war der letzte Liebeskummer? Wie lange liegt der zurück? Ach, der ist schon seit bestimmt 4 Jahren her, ne? Ja, also das wären dann Sachen, wo du nicht an eine Frau rankommst und du deshalb sehr traurig bist. Also ich bagger ja auch keine Frauen an. Also wenn ich weggehe zum Beispiel, ich gehe weg, um Spaß zu haben. Also ich liebe schöne Menschen, ich gucke mir die auch gerne an, ob es jetzt ein Mann ist oder eine Frau, das ist eigentlich egal. aber ich quatsch die nicht blöde an und versuche da was abzuschleppen. Aber bin ich ja gar kein Typ für, will ich auch nicht. Sprechen denn die Frauen dich von sich aus an? Das kommt vor, ja. Das kommt vor? Ja, also wenn sie ein bisschen was getrunken haben, dann kommen sie dann schon. Oder sie drehen dann Runden in der Diskothek, dann fünfmal um dich, bis du die halt irgendwann mal siehst. Ich sehe die ja schon beim ersten Mal, ne? Ja, ja. Und ja, die versuchen es schon, ne? Wie reagieren denn die Männer auf dich? Merkst du das, dass die neidisch sind und dass da so ein arges Konkurrenzverhalten dann entsteht, wenn du auftauchst? Also ich sehe das nicht so. Also wenn ich einen Mann angucke, ich merke schon, dass der dann wegguckt. Die sehen mich dann und ich sehe, dass Männer mich auch angucken, ne? Ja. Ob es jetzt, ich sag mal, Homosexuelle sind oder Normale, das ist doch egal. Ja. Ich finde es okay, wenn die gucken. Das ist doch nicht okay, solange die halt nicht blöd zu mir werden oder ausfallen. Ja, aber so im Freundeskreis, merkst du da schon mal, dass die Jungs neidisch auf dich sind, dass du eigentlich so relativ schnell eine Frau kriegen kannst, wo die eventuell eine ganze Zeit verbaggern müssen? Ja, also mein bester Kumpel sagt immer, ich wäre ein Penner. Wenn er so aussehen würde, dann wird er jede Frau in Köln flachgelegt haben. Ah, du bist Kölner. Ich bin Kölner. Du bist Kölner. Dann bist du mir ja vielleicht schon über den Weg gelaufen, wer weiß es. Nein, ich kenne dich ja schon aus dem Fernsehen. Ja, das hältst du mich ja. Wüsstest du das jetzt, ja klar. Was sind so, Peter, deine Träume? Du bist jetzt 30 Jahre alt, was hast du so privat für Träume? Privat meinst du jetzt beziehungsmäßig oder im Job? Nee, privat, nicht im Job. Privat. Ja, genau. Hm? Privater Traum wäre natürlich, endlich meinen Frieden zu finden. Deinen Frieden zu finden? Deiner Familie. In der Familie, ah ja. Das ist natürlich mein Ziel schon immer gewesen. Also schon, wo ich ganz klein war, habe ich an Juli und Romeo geglaubt. Ja. Ne, an die große Liebe. Ja. Aber man wird doch immer älter und ich habe es nicht aufgegeben, sagen wir so. Also, das wäre schon ein Ziel, irgendwann eine tolle Frau zu haben und eine Familie zu gründen mit ein paar Kindern. Ja, was gibt's denn Besseres? Ja, natürlich, klar. Ne, wenn du glücklich bist, dann brauchst du. Nützt dir das größte Geld der Welt nichts, wenn du halt keinen hast, neben, ja, den du gerne neben dir haben willst, ne? Sag mal, diese Attraktivität, die du hast, dafür tust du aber auch viel. Das heißt, da ist auch eine ganze Menge Eitelkeit, steckt da auch schon in dir, ne? Natürlich. Du trainierst viel. Genau. Also machst dir die Haare. Du machst dir die Haare. Naja. Ja, die sind ja da. Naja, gut, aber du blondierst ja und wahrscheinlich pflegst du sie auch sehr intensiv und so weiter. Also ich mach nicht mehr für die Haare, als ich glaube du. Naja, ich mache ja fast gar nichts dafür. Ich habe, das geht aber ruckzuck. Ich rasiere mir die alle 10 Tage mal selbst ab und dann war gut. Okay. Nee, also Fitnessstudio ist schon Pflicht. Ja. Das macht mir auch Spaß und das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Also wenn ich jetzt 2, 3 Tage nicht beim Sport war, dann merke ich, dass mir halt was fehlt, ne? Verstehe. Ich mache das nicht, dass ich super aussehe oder so. Das ist totaler Quatsch. Ich mache das einfach, weil, ich weiß es, es gehört einfach schon dazu. Ich mache das schon wirklich seit 15 Jahren. Ja. Fitnesstraining und ich weiß es nicht. Also, der Peter, ein sehr schöner Mann, der aber auch so ein bisschen die Schattenseiten sieht und eigentlich auf der Suche ist noch nach der großen Liebe, nach dem richtig großen und tollen Herz seiner Frau. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du es bald finden wirst, Peter, und dass du so deine privaten Träume erfüllen kannst. Ich wünsche es dir. Ich schaffe es. Alles Gute. Domian, bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Ciao. Ciao, Jung. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Jetzt sage ich euch zwischendurch nochmal unser Thema von übermorgen. Nicht von heute, von übermorgen. Von übermorgen heißt das Thema: Meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Übermorgen, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, möchte ich mit Menschen sprechen, die was Besonderes erlebt haben. Ein Verbrechen, einen Unfall, die vielleicht einen großen Gewinn gemacht haben oder die mit einem großen Star zusammengekommen sind und deshalb in der Zeitung gestanden haben oder im Fernsehen vielleicht auch über sie berichtet wurde. Meldet euch bitte an, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema Meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Wenn ihr darüber mit mir sprechen wollt, meldet euch an über Mail domian@wdr.de. Das ist unser Thema übermorgen in der Nacht von Donnerstag, Freitag. Heute heißt das Thema: Mich beneiden, alle beneiden mich, mich beneiden alle. Und ja, mit Menschen, die sehr beneidet werden, möchte ich reden über die Vor- und Nachteile, weswegen sie beneidet werden. Hier ist Elena und Elena ist 26. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, jetzt bin ich gespannt, Elena, weswegen du beneidet wirst. Ja, bei mir ist es eigentlich, ja, weil ich Tänzerin bin oder war mehr oder weniger. Viele Tänzerin? Viele beneiden mich ums Tanzen halt. Was für eine Art von Tänzerin warst du? Ich war also Turniertänzerin in lateinamerikanischen Standardtänzen. Oh. Ja, das habe ich jahrelang gemacht. Turnier, jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, da habe ich nur null Ahnung von. Turniertanz, macht man das schon professionell? Ja, das ist schon, ja, es gibt Standard, also Anfänger, und irgendwann macht man das richtig professionell, ja. Und wie lange hast du es professionell gemacht? Ja, gute 5 Jahre, ne? Gute 5 Jahre. Und bis jetzt raus aus der Geschichte? Ja, das ist irgendwann, also muss ich zu sagen, meine Mutter hat mich hier mehr oder weniger ins Tanzen hineingezwungen, als ich schon 4 Jahre alt war. Oh. Und ja, tanze eigentlich schon seit ich 4 bin. Jetzt mache ich das nur noch, weil es mir Spaß macht und nicht mehr, weil ich diesen Druck habe, den ich eigentlich irgendwo meine Mutter das die Erwartung erfüllen ach so, wollte. Ach so, die Mutter hat dich so ein bisschen da reingezüchtet, weil das vielleicht auch ihr Traum war. Ja, das war ihr Traum. Das war ihr Traum. Muss, ja, klar, ich muss zu sagen, wir sind Kurden, kommen aus dem Irak, und da ist es bei uns nicht üblich, dass Frauen Tänzerinnen werden. Ah, verstehe. Na, hast du denn in diesen 5 Jahren, wo du das profimäßig betrieben hast, kann man da viel Geld verdienen? Ja. Ja? Also, ja, es hängt davon ab. Also, wenn man wirklich sehr, sehr gut ist, dann kann man sehr, sehr viel Geld so gewinnen bei solchen Dingen. Wer bezahlt denn da das Geld? Sind das dann? Das sind meistens Sponsoren, und irgendwelche reiche Leute. Und wofür bezahlen die das? Damit ihr dann irgendwo tanzt, oder wie? Ja, unter anderem. Und ja, man will sich auch immer eigentlich, ja, die bezahlen das, weil man sich messen möchte irgendwo, ne? Mhm. Also als Tänzer jetzt. Man geht nicht als Tänzer hin wegen des Geldes, sondern als, wenn man gucken will, ist man wirklich der Beste. Darf ich fragen, wie viel man da so im Monat verdient, wenn man das profimäßig betreibt? Ungefähr? Ungefähr so an die 2000 kommen schon zusammen. Ach so, na, ich dachte jetzt noch mehr. Nee, also das ist dann schon richtig professionelle Tänze. Ne, und die verdienen da schon ihr gut Geld, also die brauchen sich nie wieder Sorgen machen darum. Aber du hast natürlich dann auch eine gewisse, ich sag mal so in einer gewissen Weise schon so eine Glitzer- und Glamour-Welt kennengelernt. Ja, aber die ist nicht gerade sehr toll, muss ich ehrlich zugeben. Warum nicht? Was ist das Negative daran? Das Negative daran ist, wie gesagt, man steht immer in der Öffentlichkeit, das ist eigentlich, man muss immer aufpassen, wie man sich verhält, weil man irgendwo auch ein gewisses Vorbild für die Kinder sein möchte. In dem Moment. Für die Kinder, weil die wieder, das sind die, die die auch trainieren und die auch den die irgendwann Tänzer werden wollen. Ja. Für den Nachwuchs oder quasi. Den Traum, ja, genau, oder halt den Traum haben, Nachwuchstänzer zu werden. Wo zum Beispiel bist du denn in den 5 Jahren so überall aufgetreten? Das waren Meisterschaften, meistens Veranstaltungen, je nachdem. Also meistens eigentlich für Meisterschaften habe ich hart trainiert. Ob es jetzt die NRW-Meisterschaften waren, die Deutschland-Meisterschaften oder Europameisterschaften, das war eigentlich in dem Moment egal. Das heißt, du bist dann auch viel rumgekommen in Europa zum Beispiel? Ja, unter anderem Paris war ich gewesen, in Madrid war ich gewesen, also so unterschiedlich. Ja. Ne? Hast du auch mal oder hast du mit deinem Tanzpartner einen Titel mal geholt? Also bis jetzt haben wir leider nur deutsche Meisterschaften geschafft. Naja, nur immerhin. Also ja. das heißt, du bist in dem Bereich, wo du getanzt hast, schon mal deutsche, sag mal, Meisterin. Deutsche Meisterin. Ja, Gratulation, ja. Ist ja super. Ja, aber das war auch hartes Training, muss ich zu sagen. Also aber man merkt auch durch den Druck, den man hat, durch Familie und Trainer, und dass das aber auch irgendwann die Psyche nicht mehr mitmacht. Mhm. Wer hat dich denn am meisten beneidet? Am meisten haben mich jetzt Mädels aus der Schule während der Schulzeit beneidet, oder ob das jetzt Nachbarn waren, Verwandten waren. Die haben dich beneidet, weil? Weil die mal gedacht haben, dass man eigentlich durch das, was man macht, Reichtum und Ehre und Respekt erlangen kann. Mhm. Und das ist eigentlich immer der falsche Gedanke in dem Moment. Ja, und wahrscheinlich auch eine gewisse Popularität, oder man steht vor Publikum und sonst präsentiert sich da. Ja, und man denkt immer, jeder liebt dann einen, wenn man dann berühmt ist, und meistens ist das nicht so. Und das ist alles ein Trugschluss. Schluss. Ja, weil die ja gar nicht wissen, man versucht dann immer diese Erwartungen dann zu erfüllen, und die wissen nicht, was das für ein Druck ist in dem Moment. Würdest du sagen, dass der Druck das Negativste von diesem Leben war? Ja. Der Druck? Das schon, weil das Tanzen an sich hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Ne, aber dieser Druck zu haben, man muss versuchen, den Wunsch seiner Mutter zu erfüllen oder die Erwartung zu erfüllen, weil die ja auch schon durch die Hölle gegangen ist für einen selber. Also die Mutter ist schon ein großer Punkt da in deinem Leben. Ja, genau. Man hat versucht, also bis zu einem gewissen Grad ihren Traum oder ihren Wunsch zu erfüllen, aber irgendwann sagt man selber von sich aus, jetzt geht's nicht mehr. Wie kam das denn, dass die Mutter, ihr seid Kurden aus dem Irak? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man da nun auch gerade nicht in Sachen, das ist lateinamerikanischer Tanz, ne, den du... Genau. Das war eigentlich nicht seine traditionelle... Nee, eben. Wie kam deine Mutter überhaupt darauf, dass sie dich in diese Richtung gedrängt hat? Nein, sagen wir durch, ja, weil sie selber so einen Kindheitstraum hatte, berühmt zu werden, also überhaupt im Tanzbereich. Und, also Tanzen war schon irgendwie so ihr Floh im Kopf. Ja, genau. Aber wir sind alle hier in Familie, was Musikbranche angeht, haben wir das alle irgendwie im Blut. Also mein Vater ist selber Musiker. Ach so. Ja, sie hätte dich ja auch irgendwie dahin trainieren können, dass du Sängerin wirst, aber nein, das musste eine Tänzerin sein. Ja. Also meine Mutter hatte da Erwartungen in mir drin, weil ja. ich wohl als Kind immer so gerne getanzt habe, sagte sie immer. Wann, wie alt warst du, kannst du dich erinnern, als du dachtest, Mann, ich will es gar nicht und ich mache es nur wegen der Mama? Als ich das allererste Mal verliebt war. Wie alt warst du da? Da war ich, weiß ich nicht, 14, 15 ungefähr. Ah. Das war also kurz vor meinem Bruder seiner Hochzeit, da habe ich gesagt, ich habe meinen Traummann kennengelernt. Und aber die Mama hat gesagt, hier nix erste Liebe groß, du trainierst und du gehst wieder auf die Bühne. Ja, genau. Also für die Liebe und für wahren Freunde oder richtige Freunde hat man dann keine Zeit mehr. Wie oft musste man denn, oder musstest du denn da so in deiner Hauptzeit, als du getanzt hast, trainieren? Wie sah dein Tagesablauf aus? Also das hing immer gerade davon ab, ob jetzt irgendwelche Turniere anstanden oder irgendwelche Meisterschaften dran waren. Aber meistens war das so gewesen, dass ich morgens um 4 Uhr aufgestanden bin, eine Stunde laufen gewesen bin, dann zur Schule und von der Schule nach Hause, schnell gegessen, Hausaufgaben und dann sofort wieder zum Tanztraining gelaufen bin. Und wie viele Stunden am Tag dann trainiert? Also wenn es alles hochkommt, so 5 Stunden am Tag hat man schon trainiert. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist natürlich wirklich das Wahnsinn. Das meine ich damit, dass sie das gar nicht sehen, dass es eigentlich ein sehr hartes Training ist. Ganz krass gesagt, würdest du deiner Mutter heute vorwerfen, sie hat dir deine Kindheit und Jugend genommen? Ja. Krass gesagt, ja, würde ich ihr sagen, klar. Als du, weil ich nicht die Erfahrung machen konnte, wie andere Mädels sich frisch verlieben, mit der Liebe jetzt spazieren gehen und dies und jenes, also das konnte ich alles nicht machen. Wie lange bist du jetzt raus aus dem Profi-Business? Jetzt richtig ganz raus bin ich seit gute 3 Jahren jetzt. Seit gut 3 Jahren. Wie hat denn deine Mutter reagiert, als du gesagt hast, Schluss aus, ich mache es nicht mehr professionell? Ja gut, bei mir war das gewesen, dass ich bei einem Turnier dann zusammengebrochen bin, meinen Kreislauf nicht mehr mitgemacht habe. Ah ja. Und durch den harten Training und alles. Und da war auch so, meine Mutter selber auch erkennen musste, dass ich nicht mehr kann. Achso, tut dir das denn heute ein bisschen leid, dass sie dich da so hingezüchtet hat? Ihr selber tut's leid, ja. Ja. Die denkt jetzt natürlich, ja, oh Gott, ich habe mein Kind das ganze halbe Leben jetzt genommen. Und das ist aber Quatsch, weil es hat mir schon Spaß gemacht. Nur hinterher halt festzustellen, es gibt falsche Menschen oder ja, der Druck. Und du hast dann ja auch noch die Notbremse gezogen, das ist ja auch ganz gut. Und hast dann ja schon mit 23 ungefähr dann aufgehört, ne? Ja. Und jetzt machst du es, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, machst du es so nur zum Spaß noch? Ja, also wir haben, ich komme aus Paderborn weg und bin halt sehr oft in so ein Jugendzentrum hier. Mhm. Und da mache ich das jetzt auch Spaß, dass ich da so ein paar Jugendlichen im Hip-Hop-Freestyle unterrichte. Ach so, das kannst du auch. Ja? Ja, klar, aber Hip-Hop-Freestyle war immer meine private Leidenschaft. Also verstehe. Ne, deswegen. Also das Tanzen liegt schon ein bisschen im Blut, auch als Das schon. Und dass ich die dann so ab und zu mal unterrichte oder Wochenende, wenn ich mit Freunden rausgehe, halt aus Spaß dann irgendwelche Battles in der Diskotheken anfange. Du musst also, ja auch einen perfekt trainierten und so einen gut geformten Körper haben, ne? Ja, das ist das schon, aber wie der Kollege vor mir vorhin schon sagte, wenn man einmal trainiert oder jahrelang trainiert, dann vermisst man nach einer Zeit das Training und dann macht man es automatisch. Was machst du denn beruflich heute? Ich bin Köchin. Köchin? Ja. Das ist aber ein ganz großer Gegensatz. Also Köchin im Berufsleben und privat dann noch Tanzlehrerin und Tänzerin, kann man so sagen. Ne? Ja. Ja, genau. Ja. Das auf jeden Fall. Sehr interessant. Aber, ja, du wolltest noch was sagen? Nö, die Sache, das ist, viele erschrecken sich dann immer, wenn sie hören, dass ich Köchin bin als Tänzerin. Warum? Ja. Aber dann bist du wahrscheinlich eine sehr disziplinierte Köchin, die nicht viel probiert, ne? Und selbst nicht viel isst. Also gar nicht. Ich nicht mir überhaupt nicht. Meistens zwinge ich meine Kollegen dazu. Wie viel wiegst du denn? Ich bin jetzt ungefähr 1,70 und wiege knapp 65 Kilo. Ah, ja, also perfekt. Das ist noch normaler Durchschnitt. Ja, gut, ja, klar, sicher. Wo kochst du, in einem Restaurant oder in einer größeren Küche? Das ist ein Hotel hier, das Arosa Hotel. In Paderborn. Ah, ja. Genau. Elena, das war sehr interessant, mal einen Einblick zu gewinnen in eine Welt, von der wir normalerweise ja gar nicht so viel Bescheid wissen. Man zappt immer schon mal im Fernsehen so rein, wenn so Turniere laufen und man kennt ja gar nicht so die ganzen Hintergründe. Ja, das ist es ja. Die merken nicht, dass diese Leute, die eigentlich da tanzen, ziemlich verkrampft sind und dran denken, sich die Punkte hochzuholen. Sag mal, diese Sendung, diese erfolgreiche Sendung auf RTL mit Harpe Kerkeling, dieses Tanzturnier, wie hieß es nochmal? Let's Dance. Let's Dance, genau. Hast du die auch immer geguckt, die Sendung? Ja, die habe ich geguckt und die sind eigentlich ganz gut gewesen. Die hätten das auch richtig professionell machen können weiterhin. Genau. Du hast natürlich da einen sehr scharfen Blick drauf. Wer ist dir so spontan, wenn ich dich jetzt frage, eine in Erinnerung geblieben von dem Prominenten, wo du sagtest, Mensch, alle Achtung, der hat das wirklich gut gemacht oder die hat das gut gemacht? Ja, der Name fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ja. Das war die ältere Dame, die ja mitgemacht hatte. Du meinst aber nicht Heide Simonis? Ja, doch, genau. Doch, die... Naja, also, ob sie das nur hätte machen müssen, da ist ja nur auch eine zweite Frage. Ja, aber für ihr Alter war das noch perfekt. Das stimmt, das stimmt. Da hast du wirklich recht. Da muss man dann wirklich Respekt zollen. Das stimmt. Ja, eben. Also, ich sag mal, wenn sie auch noch so 20, 30 Jahre jünger gewesen wäre, würde sie es doch gerne noch besser machen. Ja, das stimmt. Da ist sie sehr diszipliniert auch rangegangen, ja. Ja, genau. So, liebe Elena, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Und viel Spaß beim Kochen und viel Spaß beim Tanzen weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Alle beneiden mich, ist unser Thema heute. Wer von euch wird beneidet? Und werdet ihr zu Recht beneidet oder werdet ihr vielleicht zu Unrecht beneidet, so wie ihr es seht aus eurer oder von eurer Warte? Hier ist die Beatrice, 69, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Beatrice. Ja. Weswegen wirst du beneidet? Weil wir unseren Traum wahrgemacht haben und sind mit dem Eintritt des Rentenalters nach Gran Canaria ausgezogen. Guck, das heißt wir, dein Partner und du? Genau, mein Mann und ich, ja. Ja, mit Eintritt, das heißt mit 63 oder 65? Ja, sowas, mit gut 60. Und seid dann übergesiedelt von Deutschland nach Gran Canaria? Ja, wir haben einen Rettungsanker in Deutschland behalten. War bis jetzt nicht nötig, aber man weiß es ja nie. Also wir haben immer Urlaub in der Sonne gemacht, hier auf Gran Canaria. Das heißt, du rufst jetzt auch von dort aus an? Ich sitze in Gran Canaria. Ah, wie ist das Wetter da? Im Augenblick nicht ganz so doll. Ich war eben auf der Terrasse draußen, 17 Grad. 17 Grad, guck hier, im Bergischen schneit's, habe ich gerade gehört. Ich weiß nicht, weil ich verfolge es ja übers Internet, ne? Ja. Ja, erzähl mal, das ist ja ein großer Schritt, dann mit 65 zu sagen, komm, ja. Wir bauen die Zelte mehr oder weniger ab und gehen in eine relativ andere Welt. Wie kam das? Also die Kinder waren erwachsen und insofern haben wir gedacht, wir können mal das tun, was uns Spaß macht. Sind im Urlaub unterwegs gewesen. Ich habe Spanisch gelernt, zu Hause schon mal, das hat mich interessiert. Mhm. Hab Zeitung gelesen, dann habe ich eine Immobilie gefunden, das war damals noch bezahlbar. Also ein kleines Häuschen. Dann haben wir uns ein kleines Häuschen gekauft. So richtig klassisch mit Meeresblick? Nein, leider nicht. Also im Inland dann? Naja, schon in den Touristenzonen, aber ja. Es war nicht weit zum Strand. Und wir haben uns gedacht, wir verbringen den Winter hier auf Gran Canaria, den Sommer in Deutschland. Ja. Aber wie das im Leben so ist, es kommt immer anders, als man denkt. Wie ist es denn dann gekommen? Wir sind fast nur noch hier. Einmal im Jahr treibt es uns nach Deutschland. Und die Kinder kommen uns hier besuchen. Und alle Bekannten und Verwandten eigentlich auch. Ist das denn schön, zum Beispiel jetzt Weihnachten zu feiern in der Wärme? Ja. Ich habe das einmal mal erlebt, das war mir gar nicht weihnachtlich zumute. Ja, es ist eine Umstellung, ist richtig. Denn die Spanier feiern ja Weihnachten mehr wie Karneval. Das ist ja bunt und laut. Ja, ja. Nicht so besinnlich, wie man es von Deutschland kennt, so mit Stille Nacht, das gibt's ja nicht. Ja, das ist mehr Spaß dann, ne? Und ja, feiern wirklich. Aber man gewöhnt sich, es gehört dann einfach hier dazu. Habt ihr denn, ich gehe mal davon aus, dass auf Gran Canaria viele Deutsche auch leben. Ja. Aber dennoch, habt ihr auch viele spanische Freunde gewonnen? Ja, also man muss sich einfügen hier. Ja. Es gibt viele Deutsche, die wollen das hier alles rumdrehen und nach deutschem Gusto leben. Ich denke, das ist ein Fehler. Man muss Spanisch reden und man muss sich auch mit den Canarios, die besonders herzlich und besonders offen sind für Neues, auch für Fremde. Ja. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Was macht ihr so den ganzen lieben langen Tag lang? Domian, wie oft werde ich das gefragt? Genau dasselbe wie zu Hause, wie jeder Mann in Deutschland auch. Wir müssen einkaufen, wir müssen uns um die Wäsche kümmern, ja, wir müssen sauber machen, wir kriegen Besuch, wir müssen vorbereiten. Aber alles eben in einer tollen Umgebung, ja, wo man mal auf die Terrasse, draußen. Immer draußen, wo man auf die, ja, Terrasse gehen kann, und man, ja, geht man ans Meer, macht einen Spaziergang, ja, am Meer. Genau. Und die Sonne scheint wahrscheinlich, ja, ja, ganz oft im Jahr, ne? Ja, natürlich. Ja. Das ist ganz selten, dass man mal nicht raus kann. Man lebt hier sehr viel mehr in der frischen Luft. Ja. Also wir haben zwei Terrassen und können uns überlegen, wollen wir in die Sonne, wollen wir im Schatten sitzen? Wenn ihr auf einer oder auf einer von den Terrassen sitzt oder auf beiden, wie auch, mhm, immer, wohin, wie beschreibt man den Blick, wohin guckt man? Einmal auf einen Park, mhm, der da zwitschern die Vögel genauso wie in Deutschland. Und beim anderen sieht man, ja, was sehe ich denn da? Entfernt Häuserfassaden. Ja, ja. Das, schön das, in gelblich, also sonnig gestrichen, das macht schon Laune. Das glaube ich. Das Häuschen, in dem ihr wohnt, wie viel Quadratmeter hat das? Lass mich, 140, 160. Ach, das ist ja nun ganz, ganz stattlich für euch beide. Das ist nicht Häuschen. Das ist ein Haus, Entschuldigung. Eine schicke Villa. Interessiert mich jetzt wirklich sehr. Was kostet das? Was habt ihr dafür bezahlt damals? Also, wir haben jetzt ein Angebot bekommen, es zu verkaufen für 360.000 Euro. Aber ihr wollt es nicht verkaufen? Nein, noch nicht. Nee, nee, nee, nee. Du sagst, ihr seid so einmal im Jahr in Deutschland. Ja. Wie lange dann? Also ich halte es nicht länger als 14 Tage aus. Ja. Weil dann tun mir plötzlich alle Knochen weh. Ich weiß nicht, dann kriege ich so ein Reißen. Ein Wetterumschwung ist nicht gut für mich. Also dich zieht es dann wieder zurück, ja, in den Süden, in die, ja, Sonne. Und, ja, du hast, wenn du das ganze Jahr über auf Gran Canaria bist, eigentlich kaum Heimweh. Nein, habe ich nicht. Mhm. Nein, es lebt sich hier doch sehr viel einfacher. Hier wird nicht gedrängelt, hier wird nicht geschubst, hier hilft einem jeder. Ja. Wenn ich mal in Deutschland bin und auf der Autobahn fahre, dann schleiche ich auf der rechten furchtbar. Spur. Furchtbar, ja, furchtbar. Und das schon das Gedrängel am Flughafen, das... Ja, ja. Das kann man nicht mehr. Man lebt wirklich spanisch mit dieser Ruhe. Mañana. Sehr schön. Sehr, ja. Und sehr Mañana schön. Heißt eben nicht morgen, sondern es heißt lediglich heute nicht. Heute nicht, genau, ganz genau, ja. Ich hatte es gar nicht richtig verstanden. Hattet ihr euch jetzt eine kleine Wohnung behalten hier in Deutschland? Ja, wir haben eine Wohnung noch in Deutschland behalten. So, ihr habt euch einen großen Traum erfüllt. Aber dazu braucht man natürlich auch einen gewissen finanziellen Rückhalt. Ja. Das kann natürlich nicht jeder machen. Ganz genau. Domian, das ist die Pension meines Mannes. Er war Beamter. Ja. Die nicht üppig, aber gut ausreichend ist. Ja. Und das Leben ist hier nicht teurer als in Deutschland auch. Ja. Also wo ich lebe, ist wurscht. Ja. Gibt es denn dennoch irgendwie eine Überlegung, vielleicht, wenn ihr noch viel älter geworden seid, irgendwann nach Deutschland zurückzugehen? Domian, deswegen haben wir die Wohnung. Man weiß ja nie, wie es kommt. Das heißt, wenn es so um medizinische Versorgung geht, ist man natürlich in Deutschland besser bedient, wahrscheinlich aus Afghanistan. Nein, eigentlich nicht. Also ich hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt. Das haben die hier super hingebekommen. Ach so. Mein Mann hatte einen Blinddarmdurchbruch, das liegt etwas länger zurück. Viel schneller wieder auf den Beinen als in Deutschland. Ja, wir hatten einen deutschen Arzt nebenbei, der sagt, das wäre in Deutschland undenkbar. Aber was wäre denn so der schlimmste Fall, der euch dann zurücktreiben würde, sage ich mal so? Sagen wir, eine größere Gebrechlichkeit, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Ah, ja. Dass man gar nicht mehr Auto fahren kann, dass man so düdelig wird, ja, dass einem eigentlich nur ein Heim in Deutschland oder ein betreutes Wohnen übrig bliebe. Gibt es denn solche Modelle auch auf Gran Canaria schon, dass man da in ein Altenheim gehen könnte? Ja, gibt es auch ganz vereinzelt, aber das ist nicht das, was ich möchte. Da würde ich mich dann doch auf Deutsches lieber verlassen. Ah ja, ist wahrscheinlich noch ein großer Markt, der auch demnächst sich entwickeln wird. Kann sein. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass viele Deutsche dann ihre letzten alten Jahre vielleicht in einer alten Residenz auf Gran Canaria oder Mallorca oder so verbringen würden wollen. Ja, hat ja sehr viel mehr Lebensqualität. Ja, ja, natürlich, ja, ja, klar. Und man liebt ja die Wärme, je älter man wird, und die meisten älteren Leute, ja. Ja. So, wer beneidet euch am meisten? Eigentlich Leute so um die 50. Das höre ich immer wieder. Ich bin in verschiedenen Foren im Internet. Ja. Und dann wird immer gemacht, ach, das, was ihr gemacht habt, das möchte ich auch mal. Und erzähl mal. Und wie mache ich das? Und dann kommen sie uns hier besuchen, gucken sich das an und sagen, wow, ja, ja, das machen wir auch. Ja. Aber ich glaube, es gehört auch, selbst wenn man so einen finanziellen Rückhalt hat, auch eine dicke Portion Mut dazu, ne? Mhm. Nicht? Domian, man kann ja wieder zurück, es sei denn, man hat in Deutschland alle Brücken abgebaut. Ja, das ist natürlich dann falsch. Man muss es vorsichtig machen. Ja. Und du hattest ja gerade auch gesagt, ihr kanntet die Insel ja schon und wart vorher öfters auf Reisen dort, also in Urlauben gewesen. Wussten, dass wir uns hier wohlfühlen. Ja. Ich glaube, so muss man das auch machen. Man kann nicht einfach irgendwo hinziehen, wo man vielleicht noch nie war, was man nur aus Prospekten oder aus dem Fernsehen kennt. Ja, sondern aus dem Fernsehen, wie so viele Auswanderer. So, genau. Diese Sendung. Genau. Die sehe ich mir ja hoch amüsiert immer wieder an. Ich glaube, man muss wirklich eine ganze Weile in Urlaub dorthin gefahren sein. Man muss schon die Umgebung kennen, vielleicht schon einige Leute dort auch kennen. Genau. Und sich dann dazu entscheiden. Ja. Finde dann ich, muss ich die Möglichkeit bieten und dann macht man es. Ja, finde ich super. Also finde ich wirklich ganz toll. Und wenn man das kann und wenn man diesen Traum hat, dann in dem Alter so mit Renten nochmal so einen Neustart zu machen, finde ich sensationell. Also ich beneide euch auch darum und beglückwünsche euch, dass ihr das gemacht habt. Und hoffe sehr, dass ihr das noch viele, viele, viele, viele, viele Jahre in vollen Zügen genießen werdet können. Tun wir auch. Und das wir hoffen ja auch. Ja. Und du grüßt herzlich deinen Mann von mir. Mach ich, Domian. Beatrice, alles Gute. Schöne Sendung noch. Danke, tschüss. Tschüss. So, hier ist Lisa. Schlag auf Schlag geht das. Die ist 20, die Lisa. Hallo Lisa. Ja, hi Domian. So, du bist auch da und du sagst, alle beneiden mich. Ja, genau. Warum? Also, verschiedene Gründe. Also einmal ist es der Grund, meine Freunde beneiden mich zurzeit, weil sie sagen, ich bin halt relativ hübsch und ich habe zurzeit sehr viele Männer, die um mich rumschwirren und mir den Hof machen und was weiß ich. Und eigentlich möchte ich es gar nicht, weil ich jemand anderen liebe. Und derjenige, den ich liebe, mit dem war ich vor kurzem noch zusammen. Ja. Und das ist aber auseinandergegangen, da ich halt eine ziemlich schwere Vergangenheit habe. Und dadurch sehr viel bei uns in der Beziehung passiert ist, was er nicht verkraftet hat. Und deswegen sind wir seit ungefähr 2 Monaten getrennt. Das heißt, du bist eine sehr attraktive, hübsche junge Frau, die ganz viele Männer haben könnte, aber den sie liebt, kann sie aufgrund verschiedener Gründe im Moment nicht lieben. Und mit dem kann sie nicht zusammen sein. Richtig, weil halt die Männer, die mich jetzt scheinen zu lieben oder es sagen, das sind halt Menschen, die mich zwar schon länger kennen, aber es ist halt immer noch ein Unterschied, wenn man halt mit mir zusammen ist, weil ich habe halt, also ich bin seit 10 Jahren in Therapie. Ja, sag doch mal ein paar Stichworte. Du hast gerade gesagt, die Vergangenheit, also sind schlimme Dinge passiert. Was war da? Also zum Beispiel, also mein Vater war Alkoholiker und meine Eltern sind seit circa 13 Jahren getrennt. Mhm. Und es durfte aber nicht wirklich an die Öffentlichkeit kommen, weil halt mein Vater relativ bekannt in unserer Stadt ist. Ja. Und wenn es halt nach außen gekommen wäre, wäre das halt schlecht für seinen Ruf gewesen. Verstehe. Und deswegen wurde halt in der Familie immer so der Schein gewahrt, ich habe noch 2 ältere Geschwister, dass halt alles in Ordnung ist. Mhm. Und es war aber nicht wirklich so. Und durch die Trennung zu meinem Vater ist halt meine Mutter auch wirklich depressiv geworden. Ja. Und hat das halt an mir ausgelassen, weil meine Geschwister relativ früh ausgezogen sind. Die sind nämlich viel älter als ich, also einmal 6 Jahre und einmal 8 Jahre älter. Und du warst da ja noch recht jung, als das alles passierte. Richtig. Ja, genau. Das ist richtig. Halt doch mal, wenn es geht, Lisa, den Hörer irgendwie still. Das raschelt und rumpelt immer so. Ja. Entschuldigung. Kann ich mir vorstellen, dass das natürlich einen großen Druck auf dich ausgeübt hat damals und dass die Kinderpsyche ziemlich demoliert hat damals. Ja, natürlich. Also ich habe auch, als ich 10 war, habe ich halt meine beste Freundin verloren, weil die ist halt gestorben. Ah, ja. Und ich habe mir halt damals immer die Schuld dafür gegeben, weil sie halt die einzige Person war, die ich hatte. Ja. Und weil ich halt, wie gesagt, keinen wirklichen Bezug zu meinem Vater habe, geschweige denn zu meinen Geschwistern. Und zu meiner Mutter auch nicht wirklich, weil eben, wie gesagt, sie halt sehr belastet war. Bei wem bist du denn eigentlich dann aufgewachsen? Also bei meiner Mutter, alleine. Bei der Mutter, alleine. Richtig. Ja. Und du bist jetzt seit vielen Jahren in Therapie, um dich so einigermaßen ins Lot zu kriegen. Richtig. Ja. Also ich bin seit 10 Jahren in Therapie, also wegen Borderline hauptsächlich. Und also ich bin halt auch in verschiedenen Kliniken gewesen. Also das heißt, da geht es dir schon richtig schlecht. Das ist ja ein... Ja. Ja. Frage nochmal, ich habe gerade den Peter auch so genau gefragt, damit wir uns eine Vorstellung machen können. Beschreib dich doch mal. Du bist wie groß? Ich bin wie groß? Ich bin circa 1,68. Ja. Ich habe braune Augen. Ja. Lange schwarze Haare. Ja. Die ein bisschen gefärbt sind mit Pink. Ja. Und ich gehe so eher in die Alternative-Richtung. Also ich habe so meinen eigenen Kleidungsstil. Ah ja. Wie schwer bist du? Ja. 45 Kilo. 45, das ist aber sehr wenig. Das ja. heißt, leidest du unter einer Essstörung? Nicht wirklich. Also ich hatte mal Magersucht, als ich 10 war. Aber eigentlich ist es nicht mehr aktiv. Aber ich nehme nicht wirklich zu. Also ich esse sehr viel, aber ich nehme nicht zu. Ja. Ist auch mein Glück. Darum werde ich zum Beispiel auch beneidet. Aber manchmal ist es halt auch schlecht. Also was das Äußerliche anbelangt, bist du eine sehr, sehr hübsche junge Frau. Und zumindest sagen das viele. Ich sehe das vielleicht anders, aber... Na gut, wenn du dich so im Spiegel anschaust und selbstkritisch dich betrachtest, würdest du schon sagen, ist schon im oberen grünen Bereich. Ich würde sagen, ich bin in Ordnung. Das ist sympathisch, das ist sehr sympathisch. Mensch Lisa, was ist denn jetzt da mit dem Freund los, mit den du nicht kriegen kannst, oder wo das nicht richtig funktioniert? Das Problem, ja? Hat sich das so verhakt, oder kannst du es auch erklären, warum ihr nicht zueinander wiederkommt? Ja, also das muss kurz vorher ausholen. Und zwar hatte ich schon mal eine Beziehung, in der ich ungefähr 8 Monate mit demjenigen zusammen war. Und er war aber sehr vorbelastet und das ist ausgeartet in Aggressionen mir gegenüber. Er hat mich also geschlagen und es sind sehr viele Sachen da passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Und deswegen bin ich halt generell vorbelastet. Und als mein Freund, den ich halt jetzt hatte, der kennt sowas eigentlich nicht. Mhm. Also der kennt solche psychischen Belastungen nicht, solche Probleme nicht. Und für ihn ist das halt was Neues gewesen. Ja. Und ich habe ihm das vorher gesagt, weil als er von Anfang an auf mich zuging, wir haben zusammen gearbeitet, habe ich ihn erstmal abgeblockt, weil ich halt immer Angst davor habe, wenn mich jemand mag. Und er hat sich wirklich 6 Monate lang um mich bemüht und alles für mich gemacht. Und was ja schon ein großer Liebesbeweis ist, ne? Wenn man 6 Monate wirbt um jemanden, ja. Ja, vor allen Dingen, weil ich ihn wirklich 6 Monate eigentlich immer weggestoßen habe. Kalte Schulter wollte. Gezeigt hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Und naja, irgendwann habe ich dann halt doch zugelassen, weil ich ihm gesagt habe, ich so, eigentlich ist das halt schlecht, weil ich halt so vorbelastet bin. Und er sagte, er ist 27, also 7 Jahre älter als ich. Mhm. Und er sagte, er kann das und er weiß, worauf er sich einlässt. Und er hätte sich das lange überlegt und er möchte das jetzt gerne. Und ja, und deswegen habe ich ihm vertraut und gesagt, es ist in Ordnung. Und dann waren wir zusammen und ich war auch sehr glücklich. Mhm. Ich hatte noch nie so eine tolle Beziehung wie da. Und wir hatten auch nie Streit oder irgendwelche Probleme. Das gab es eigentlich gar nicht. Und das Gute war, wir haben uns halt auch ziemlich ergänzt. Aber es gab halt in einem Tag eine Situation, mir ging es nicht gut und er wollte mir helfen, aber er konnte nicht. Und ich habe ihm gesagt, er kann mir nicht helfen, er muss es einfach jetzt akzeptieren. Er kann nur da sein und mich in den Arm nehmen. Und dann hat er gesagt, das kann er nicht, weil er es nicht erträgt, wenn es mir schlecht geht. Und dann hat sich das hochgesteigert, bis er meinte, er möchte nach Hause. Und ich habe ihn dann wütend nach Hause gefahren und habe gesagt, wenn er mich jetzt alleine lässt, dass er weiß, dass mir das nicht gut tut. Und dann sagte er, du drohst mir an, dass du dir was antust. Das hast du aber nicht. Hast du nicht getan? Ich habe nicht generell gesagt, wenn du jetzt gehst, verletze ich mich selbst. Ich habe nur gesagt, wenn du jetzt gehst, weißt du, dass mir das nicht gut tut. Ah, ja. Und das hat er aber so verstanden. Und also, ist ja sehr verzwackt. Eigentlich ist ja nichts Schlimmes vorgefallen. Es ist nur irgendwie, es passt im Moment nicht so richtig zueinander, weil es dir nicht gut geht und er nicht so richtig adäquat damit umgehen kann. Aber eigentlich so. Richtig. Ne? Meinst du nicht, dass man dann noch was machen kann? Das Problem ist, also ich habe mit ihm nochmal darüber gesprochen und er sagte, dass ich mich in seine Situation hineinversetzen muss, weil er liebt mich halt und er hat die Angst, dass nie irgendwann was passiert. So. Und wenn ich mir was antun würde, würde er es nicht verkraften. Weißt du was, was ich gerne möchte, ja. Lisa? Dass du da mal einige Worte jetzt mit meinem Psychologen drüber sprichst. Ja. Vielleicht hat er ein paar Ideen, was ihr beiden da anstellen könntet, dass es vielleicht doch nochmal eine Chance gibt, dass ihr euch annähern könnt. Ja. Wollen wir es mal versuchen? Ja, das wäre toll. Okay, ja. dann würde ich dich bitten, einfach aufzulegen. Du wirst von dem Peter zurückgerufen. Ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ja, freue ich mich und wünsche einfach, dass es dir bald richtig gut geht. Und natürlich wünsche ich dir, dass ihr beiden wieder zusammenkommt. Ja, das ist lieb von dir. Danke schön. Alles Liebe, wir rufen gleich zurück. Ja, danke schön. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Ja, tschüss. Dir auch. Tschüss. Und hier ist der Dirk. Dirk ist 42. Hallo Dirk. Ja, hallo, ich grüße dich. Ja, Dirk. Ich wollte mal gerade was zu der kleinen Gran Canaria-V sagen, noch ganz schnell. Ja. Die beneide ich nicht, die bewundere ich und finde das toll, dass sie so einen Schritt gemacht haben und immer schade, dass die Leute da eigentlich neidisch sind. Ja. Weil das finde ich klasse. Manchmal ist ja der Neid auch gar nicht so bös gemeint, sondern man sagt einfach toll, ich beneide dich darum. Ja, aber du hast auch mal, wenn Leute was Tolles haben, dass auch viele einfach neidisch sind. Ja, natürlich, du hast völlig recht. Wie ist es denn bei dir, wer beneidet dich? Ja, bei mir ist es eine ganz witzige Geschichte. Das Leben geht da seine Wege und lief mal nicht so gut. Und eine gute Freundin von mir, die betreibt so ein Etablissement eben, so ein Bordell. Mhm. Und da hat die gesagt, also ist mir so ganz schlecht ging, komm, wir probieren das mal. Und Mensch, dann machst du den Laden für mich da, kannst du ein bisschen bewirtschaften da. Ich sage, probieren wir mal. Ich bin aber schwul. Mhm. Und alle meine Freunde, die jetzt wissen, welchen Job ich mache, die sagen, Mensch, du hast das aber gut, du hast ja den tollsten Job. Du hast ja die tollsten Frauen da und du kannst sie sehen, diese Frauen, und die huschen da ja auch mal so ein bisschen durch den Laden. Und das ist ja eine klasse Nummer. Interessiert mich ja eigentlich gar nicht, aber da sind sie alle so ein bisschen neidisch drauf, das heißt, Moment, ich gar nichts von habe. Um es klar zu sagen, du bist jetzt Leiter eines Bordellclubs oder was? Geschäftsführer oder sowas? Ja. Und wie viele Mädels arbeiten bei dir? Also sieben Frauen haben wir. Sieben Frauen. Ja. Diese sieben Frauen bekommen doch sicher oft Besuch von auch tollen Männern, oder? Ja, ja. Das heißt, da könntest du doch zumindest mal ein bisschen gucken. Da könnte ich neidisch werden, dann, ja. Das kann passieren. Ja, natürlich. Die anderen Männer sind auf dich neidisch, weil du da jetzt... Ja, die denken alle, ich habe also jetzt den tollen Job. Genau. Ich sehe nur tolle Frauen in leichter Bekleidung. Alles super und ich habe einen Traumjob. Du sitzt wie die Made im Speck. Ja, so ungefähr. Genau. Und letztendlich hast du gar nichts davon. Nein, ich mach's gerne. Es sind tolle Frauen und es ist so ein bisschen familiär, ist es ja alles schon da und wir haben aber, das Betriebsklima. Ja, aber vielleicht ist das auch ganz gut, dass ein Schwuler den Laden leitet, weil du vielleicht mit den Mädels viel besser umgehen kannst, als wenn das ein heterosexueller Mann leiten würde. Das auf jeden Fall. Ne? Ja. Das glaube ich auch, dass das eine bessere und nettere Stimmung letztendlich ist. Die haben wir ja. Und wer weiß, vielleicht siehst du ja den einen oder anderen netten Kunden auch mal, der auch eine gewisse Bi-Neigung hat, dann weiß man ja, was vielleicht Nein, werden das, könnte. Das halte ich dann lieber auseinander. Ja, stimmt. Musst du machen. Ja, natürlich. Ja. Das ist dann, da musst du Geschäft und Privats auseinanderhalten. Aber ein schöner Job ist es trotzdem, hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas mache. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß machen kann. Dirk, schön, dass du noch angerufen hast, dass wir haben sprechen können. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, mach's gut. In der Technik, Axel Dullmann. So, ihr Lieben, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien und offenen Themennacht. Ab 0 Uhr sind die Leitungen kostenfrei für euch geschaltet. Wer also gerne mit mir sprechen will, der kann morgen anrufen. Und übermorgen heißt unser Thema, meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Morgen aber freies Thema. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.